Wir sind letztes Mal stehen geblieben beim Gegenstand der Sozialwissenschaften, nämlich Gesellschaft, das Soziale, und haben versucht, das Soziale mal so grundsätzlich ein bisschen abzugrenzen gegen Natur und sind dabei draufgekommen, auch Natur ist doch auch Teil des Sozialen, insofern eben, dass Natur immer durch die Begrifflichkeiten hindurchgeht, die wir anwenden und wir Natur überhaupt nur erkennen können, durch die gesellschaftliche Begrifflichkeit hindurch. Das heißt, was Natur eigentlich sei, außerhalb des Gesellschaftlichen, dem können wir nicht habhaft werden. Damit ist aber noch nicht gesagt, dass es Natur außerhalb des Gesellschaftlichen nicht gäbe. Ja? Dass die Gesellschaft nicht selbst die Handlungsweisen, die Arten und Weisen, wie Menschen ihr Leben reproduzieren, nicht tatsächlich in materielle Natur eingründen. Das ist nämlich diese Doppelsinnigkeit, dass Gesellschaft in Natur eingründet und gleichzeitig durch Naturbeherrschung, durch Anwendung von Natur, durch Arbeit Natur auch stetig verändert. Und insofern ist auch materielle Natur überhaupt in keinster Weise vorgesellschaftlich zu denken. Das nochmal so Revue passieren lassend vom letzten Mal. Und insofern könnte man ja auch meinen, dass die Sozialwissenschaften, wenn sie ihren Gegenstand als das Soziale fassen, sie sich genau darin von den Naturwissenschaften abgrenzen würden, weil eben die Naturwissenschaften als Gegenstand Natur haben. Also so einfach ist es dann doch nicht, weil eben auch Natur a. nicht vorgesellschaftlich zu denken ist und b. Natur natürlich ins Gesellschaftliche hineinragt. Das sind Begriffe, die sozusagen so Grenzbegriffe. Das eine ist ohne das andere nicht wirklich gut zu denken. Und man liest bei Marx zum Beispiel immer wieder von der tätigen Auseinandersetzung mit Natur, tätige Auseinandersetzung mit Natur, auf der Gesellschaft eigentlich basiert. Und was meint Marx damit, wenn er sagt, tätige Auseinandersetzung mit Natur? Er meint schlichtweg Arbeit. Arbeit als der Vorgang der Reproduktion des individuellen Lebens und auch des gesellschaftlichen Lebens. Also auch die Institutionen werden durch Arbeit natürlich beständig reproduziert, durch gesellschaftliche Praxis beständig reproduziert. Ja, und insofern natürlich sind dann auch, wenn wir von Naturbeherrschung sprechen und dass Natur Teil des Gesellschaftlichen ist und dass Natur beständig verändert wird durch den menschlichen Zugriff auf sie, dann meint das nun nicht nur die äußere Natur. Das meint nicht nur, dass wir darauf angewiesen sind, damit wir warme Wohnungen haben, dass da Holz gefällt wird und da geheizt wird, um ein sehr basales Beispiel zu nehmen. Das meint auch den Zugriff und die Zurichtung der inneren Natur, der menschlichen inneren Natur. Und damit ist gemeint, innere Natur, das menschliche Triebleben, die Wünsche, die Bedürfnisse, auch diese sind nicht vorgesellschaftlich zu denken. Das, was man innere Natur nennt, die menschliche Natur, ist selbst gesellschaftlich massiv überformt, sodass man gar nicht sagen kann, was da eigentlich jetzt wäre, wenn man das Gesellschaftliche wegdenken würde, wenn man das alles rausnehmen würde, was da von menschlicher Natur überhaupt noch bleiben würde. Das können wir nicht sagen, weil wir eben, das ist uns unmöglich, dass diese gesellschaftliche Überformung rauszudenken. Und ich glaube, ich habe Ihnen hier schon auch mal diese sehr eingängigen Sätze von Helmut Plessner zum Beispiel, der Mensch ist von Natur aus künstlich, ich glaube, den habe ich hier schon mal auch erwähnt. Und Ernst Cassirer schrieb dann, Kultur ist die Welt des Menschen. Und was meint Helmut Plessner, wenn er schreibt, der Mensch ist von Natur aus künstlich? Helmut Plessner war ein philosophischer Anthropologe, der auch in der Tradition von Arnold Gehlen stand. Und von Arnold Gehlen steht ein Text auf der Leseliste, auf der Pflichtlektüreliste, den ich Sie bitte dann vorzubereiten oder gelesen zu haben für die Einheit, wenn es um Institutionen geht. Aber Gehlen hat den Gedanken entwickelt, natürlich war er nicht der Erste, aber er hat ihn so begrifflich entwickelt, dass der Mensch ein Instinkt freigestelltes Wesen sei, im Unterschied zum Tier, das durch Instinkte in einer bestimmten Umwelt leben kann, hat Klauen, hat Zähne, hat den Instinkt zu flüchten und so weiter, hat der Mensch das alles verloren im Laufe seiner Entwicklung, seiner anthropologischen Entwicklung. Der Mensch hat keine Klauen mehr, der Mensch hat keine Reißzähne mehr, der Mensch hat kein Fell. Also wenn der Mensch sich nicht Kultur schaffen würde, sich eine eigene Umwelt schaffen würde, wäre er schlichtweg nicht lebensfähig. Da er sich aber die eigenen Lebensbedingungen durch Arbeit beständig schafft, kann er im Endeffekt überall leben. Er kann am Nordpol leben, er kann 100 Meter unter Wasser leben, in einem U-Boot, er kann im Weltall leben, und er kann auf Berggipfeln leben, er kann schlichtweg überall leben, wo er sich seine Bedingungen schaffen kann. Und je weiter natürlich der Kulturfortschritt, die Kultur fortgeschritten ist, umso breiter werden die Lebensräume, die Lebensbereiche des Menschen. Das heißt aber, dass sich der Mensch seine eigene Natur schafft. Der Mensch schafft sich seine eigene Umwelt, seine eigene natürliche Umwelt. Ohne das, was wir Kultur nennen, ist der Mensch nicht lebensfähig. Das ist seine natürliche Umwelt. Das sehen Sie also auch so was, wie schillernd der Naturbegriff in den Sozialwissenschaften und in der philosophischen Anthropologie ist. Natur ist nie einfach nur gegeben, ist nie einfach nur da, sondern der Mensch schafft sich seine eigenen natürlichen Umwelten, in denen er mehr oder weniger gut leben kann. Das heißt, wir haben hier Natur und Kultur stehen jeweils in einem Verhältnis zueinander. Es sind beides in den Sozialwissenschaften Verhältnisbegriffe. Und das Verhältnisbegriffe sind sie auch nicht so ganz trennscharf voneinander zu scheiden, sondern sind vielmehr in einem wechselseitigen Fundierungsverhältnis zu verstehen. Also man kann vielleicht sagen, dass der eine Begriff so als der Grenzwert des anderen Begriffs erscheint und dass Natur, Kultur natürlich in der Natur eingründet und dadurch aber auch, indem der Mensch nur in Kultur leben kann, zu einer Natur wird. Und diese Form von Natur wird in der Sozialwissenschaften, in der Philosophie, in der philosophischen Anthropologie zweite Natur genannt. Ich glaube, auch diesen Begriff habe ich Ihnen hier schon einmal erwähnt. Ich habe Ihnen hier da auch noch ein Zitat von Ort an die Wand projiziert, das ich recht aussagekräftig finde, weil es eben darauf eingeht, wie Natur und Kultur ineinander gehen. Ja? Und nicht im Sinne dessen, dass es Konstruktionen seien, sondern dass das eine tatsächlich aus dem anderen entsteht und umgekehrt. Alles ist Natur, alles ist Kultur. Alles ist Natur, weil auch das, was Kultur genannt wird, aus der Natur erwächst und zum Inbegriff tatsächlichen Geschehens wird. Also das heißt, die menschliche Kultur entwickelt sich aus der Natur heraus in tätiger Auseinandersetzung mit Natur, sprich durch Arbeit. Alles ist Kultur, weil auch das, was Natur genannt wird, gerade darin, dass es genannt wird, auf die Leistung des Menschen verweist. Das heißt, der Mensch benennt die Natur und holt sie dadurch schon ins Kulturelle rein, weil die Begriffe, die er verwendet, ja nichts Natürliches sind, sondern geschichtlich gewordene Begriffe sind. Also die sogenannte Natur wird als kulturelles Meon, heißt nicht Seiendes, wird eben dadurch, dass er sie benennt und auf irgendeinen Begriff bringt, zum Kulturgegenstand gemacht. Natur wird selbst Kulturgegenstand. Gerade weil etwas zum Gegenstand machen eine Form von Kulturleistung ist. Etwas zum Gegenstand machen heißt, der Mensch wendet es an, der Mensch erkennt die Möglichkeiten, die Natur für sich anzuwenden, die Natur für seine eigenen Zwecke zu verändern. Naturbeherrschung. Und das ist ganz wesentlich, diese Begriffskonstellationen immer in Gedanken zu haben, weil nur aus dieser Konstellation heraus sich ein Begriff ja auch überhaupt fassen lässt. Ja? Wenn man von vornherein etwas ausschließt, dann wird man dem gesamten Bedeutungsgehalt, alle Bedeutungen, die da im Begriff zusammenfließen, denen geht man notwendig verlustig, wenn man einen Begriff isoliert von seinem Begriffskontext fasst. Und bei Gesellschaft, zum Beispiel Begriff der Gesellschaft, der hat auch einen Begriffskontext. Und der Begriffskontext von Gesellschaft ist Natur, ist Individuelles, ist Kultur. Das ist der Kontext, in dem der Begriffskontext, in dem wir den Begriff Gesellschaft verstehen können, und nur so können wir ihn verstehen. Sonst ist das ein abstrakter Begriff Gesellschaft, der uns nicht eigentlich wirklich viel sagt. Gut, hier noch ein Zitat von Gehlen: Die Kultur ist also die zweite Natur, will sagen die menschliche, die selbsttätig bearbeitete, innerhalb deren er allein leben kann. An genau der Stelle, wo beim Tier die Umwelt steht, steht daher beim Menschen die Kulturwelt. Also hier wird der Begriff der zweiten Natur, den wir hier schon dann und wann mal angesprochen hatten, er kommt hier ganz zentral, und zwar zunächst mal als Synonym für Kultur, könnte man sagen. Zweite Natur heißt Kultur, zweite Natur Kultur als im Wege von Arbeit, im Wege von gesellschaftlich organisierter Arbeit, erst entstandene Umwelt des Menschen. Meint Kultur, meint gleichzeitig auch Gesellschaft, meint die Institutionen, die eine Gesellschaft kennzeichnen. Das ist hier mal mit zweiter Natur gemeint, und der Begriff hat eine Geschichte. Der ist zum Beispiel bei Hegel auch schon verwendet, bei dem Philosophen Hegel. Und für Hegel ist zweite Natur etwas Gewordenes, etwas Prozesshaftes. Bei Hegel ist überhaupt alles gesellschaftlich Seiende, ein Gewordenes und somit auch ein Veränderbares. Es ist nicht festgestellt. Das heißt, wenn Hegel jetzt auch zum Beispiel davon spricht, dass etwas der Ursprung sei, dann ist dieser Ursprung selbst ein Gewordenes. Weil etwas natürlich zum Ursprung für etwas anderes werden kann, selbst wenn es selbst was Gewordenes ist. Aber das geht schon recht, weit in die Dialektik hinein. So weit möchte ich da jetzt gar nicht gehen. Wichtig ist, dass die Gesellschaft, zweite Natur, ein Gewordenes ist, und aber, wie Sie jetzt vielleicht auch schon aus der Vorlesung her, von der Vorlesung her wissen, Gegebenheitscharakter annimmt, den Menschen gegenüber. Das heißt, die Gesellschaft als zweite Natur nimmt eine Geschlossenheit an gegenüber den Individuen, dass es tatsächlich wieder naturhaften Charakter annimmt, insofern, dass sie als unwandelbar, als ewig, als immer schon gegeben so erscheint. Und das meint eben auch der Begriff der zweiten Natur, dieses Undurchdringliche, die Verdinglichung von Institutionen, von Gesellschaft, von gesellschaftlichen Beziehungen und Verhältnissen gegenüber den Menschen. Und nun gibt es, könnte man sagen, vielleicht ein bisschen vereinfacht sagen, könnte man sagen, zwei Begriffsfassungen von zweiter Natur: einen affirmativen, sprich einer, der dem zustimmt, und einen kritischen. Und der affirmative Begriff der zweiten Natur wäre zum Beispiel bei Arnold Gehlen in der philosophischen Anthropologie. Er stellt fest, dass der Mensch ein biologisches Mängelwesen ist, insofern, dass er keine Instinkte hat, die ihn das Überleben sichern, keine angeborenen Instinkte. Er muss sich durch Arbeit erst seine Umwelt schaffen. Er muss sein Leben tätig reproduzieren. Und dafür braucht er Institutionen. Um nämlich nicht immer bei Null anfangen zu müssen, verfestigen sich menschliche Handlungen, verfestigt sich menschliche Praxis zu Institutionen. Und das ist für Gehlen dann eine Natur, fast eine Naturgegebenheit. Ja? Das heißt, das, was bei Gehlen zweite Natur ist, nämlich die Kultur, die Institution, ist im Grunde des Menschen erste Natur. Verstehen Sie, was ich damit meine? So dieser Schwenk, ja, dass das Zweite eigentlich das Erste ist, indem es eben auch essentialisiert wird, indem es als unhintergehbar dann im Endeffekt erscheint, indem es bei Gehlen so aussieht, als wäre Gesellschaft ohne diese ganz bestimmte Form von Institutionen überhaupt nicht möglich. Ja? Also dass die Institutionen, wie sie uns begegnen, in ihrer verfestigten Form, in ihrer verdinglichten Form zum Prinzip Gesellschaft als solchem dazugehören und nicht zu einer bestimmten Form von Gesellschaft. Ja? Also hier wird etwas Gewordenes, hier wird das Resultat von menschlicher Praxis essentialisiert und zu etwas Natürlichem umgekehrt. Gesellschaftliche Verhältnisse werden doch im Endeffekt wieder in natürliche Verhältnisse umgedeutet. Das ist sozusagen auch mal der, was man nennt, den affirmativen Begriff der zweiten Natur, der da meint die emanzipatorische Überordnung der Kultur über die Natur. Emanzipatorisch in dem Sinn, dass der Mensch sich von Natur löst und gleichzeitig aber dadurch in Verhältnisse hineingerät, die so verfestigt sind und die sich ihm gegenüber so verselbstständigen, dass er erst wieder sich fühlt, als wäre er blinder Natur gegenüber. Blinden Naturgewalten. Institutionen verhalten sich, oder Menschen verhalten sich Institutionen gegenüber wie gegenüber blinden Naturgewalten. Und das ist genau der Punkt, wo der kritische Begriff der zweiten Natur ansetzt, wo er einhakt. Und der kritische Begriff der zweiten Natur hat auch natürlich auch eine Tradition, geht von Hegel über Marx bis zur kritischen Theorie, Adorno, Horkheimer, Marcuse. Hier ist der Begriff der zweiten Natur so gefasst, dass genau auf den Verdinglichungsaspekt hingewiesen wird. Es wird also genau das aufgegriffen, was die philosophische Anthropologie auch feststellt, aber kritisch gewendet. Insofern, dass aufgezeigt wird, dass das auch ein scheinhaftes Moment hat, dieses Verdinglichungsmoment, auch insofern was Scheinhaftes an sich hat, weil es nämlich die Möglichkeiten des gesellschaftlichen Wandels überdeckt. Ja, also wenn wir die Verdinglichung, die tatsächlich gesellschaftlich stattfindet, wenn wir die innerbegrifflich, innertheoretisch noch einmal bestätigen, noch einmal hypostasieren, wie man so sagt, sprich feststellen, dann heißt das nämlich auch, dass wir innerbegrifflich noch einmal den Wandel, der eigentlich möglich wäre, verleugnen. Und genau dabei setzt der kritische Begriff der zweiten Natur an. Und bei Marx liest man, dass die Gesellschaft einen naturwüchsigen Charakter annimmt. Und er meint das durchaus ironisch, weil natürlich er immer wieder auch betont, dass die Gesellschaft das Produkt menschlicher Praxis ist. Und wenn dann Gesellschaft gleichzeitig einen naturwüchsigen Charakter annimmt, dann spricht Marx genau darauf an, dass die von Menschen gemachten Institutionen, die von Menschen gemachten Verhältnisse sich den Menschen gegenüber verdichten und, zweites Moment, dass diese Verhältnisse nicht bewusst hergestellt wurden, sondern wie einem fast einem Naturgesetz folgend vonstatten gehen. Zweite Natur meint weiters eben, dass die Gesellschaft naturhafte Züge annimmt. Auch hier wird, auch im kritischen Begriff der zweiten Natur, wird zu einem gewissen Grad die Differenz zwischen erster und zweiter Natur eingezogen. Also auch hier ist die zweite Natur der ersten im Grunde vorgängig. Und obendrein wird natürlich auch hier nochmal gesehen, dass der Begriff der ersten Natur durch zweite Natur hindurch geht. Wir erkennen erste Natur nur, indem wir die Begriffe anwenden, indem wir unsere Wahrnehmung anwenden, und die ist geprägt durch Kultur, sprich durch zweite Natur. Die ist geprägt durch das, was Durkheim la contrainte sociale nennt, sozialer Zwang. Der soziale Zwang ist genau das, was Gesellschaft zur zweiten Natur macht. Dass die Menschen Gesellschaft wie einen Zwang erfahren, wie einen Naturzwang. Das meint zweite Natur. Also nochmal zusammenfassend, zweite Natur heißt Kultur, Gesellschaft und ihre Institutionen zunächst. Und dann heißt die Verfestigung dieser Institutionen gegenüber der menschlichen Lebenspraxis, das heißt der Nomos, verselbstständigt sich gegenüber der Physis. Nomos heißt das Gesetz, die Ordnung, die Struktur. Das sind Begriffe, die in den Nomos reingehören. verfestigt sich, verselbstständigt sich gegenüber der Physis. Die Physis meint die lebendigen Lebensprozesse der Einzelnen, lebendige Arbeit im Vergleich zu institutionalisiertem Eigentum zum Beispiel. Darauf kommen wir dann später noch zu sprechen. Und somit sehen wir schon, dass hier eine Konstellation auftritt, wie wir Gesellschaft, wie wir uns diesem doch vielleicht einen schwammigen Begriff von Gesellschaft, wie wir dem uns nähern können, dass er doch was für uns bedeutet und dass wir das, wo man sagt, naja, das Gesellschaft ist halt was, das alles hängt irgendwie mit allem zusammen, dass man sich bei diesem Irgendwie nicht bescheiden muss, sondern dass man dieses Irgendwie auch benennen kann, wodurch Gesellschaft zusammenhängt. Was es ist, dass Gesellschaft zusammenhält, trotz all dieser auseinandertreibenden Kräfte, die wir ja jetzt momentan auch gerade wieder in den europäischen Gesellschaften sehen. Ja? Was hält Gesellschaft zusammen, trotz dieser massiven Anomie-Tendenzen, die jetzt gerade auch wieder durch die politischen, geopolitischen Ereignisse hervorgerufen werden und wo die Gefahr ist, dass die wieder hervorgerufen werden, wenn Millionen von Menschen ihr Land verlassen müssen, flüchten müssen. Das bleibt natürlich für die Länder und nicht ohne Folgen, in die die Flüchtlinge ziehen. Ja? Also was hält die Gesellschaft zusammen, trotz dieser massiven Konflikte, trotz dieser Tendenzen, die die Gesellschaft ja eigentlich sprengen müsste? Ja? Was ist es, dass das zusammenhält? Welche Bewegungsgesetze hat eine Gesellschaft, nach denen sie folgt? Und das ist die Frage, auf die man sich konzentrieren muss, um den Begriff von Gesellschaft überhaupt nur irgendwie sinnvoll fassen zu können, um ihm dieses Abstrakte, scheinbar Abstrakte zu nehmen, das alles irgendwie miteinander zusammenhängt. Also Gesellschaft ist zunächst mal mehr und anderes als die Summe von Individuen. Wir hatten das auch schon im Laufe der Erkenntnisstrategien, dass da manchmal versucht wird, Gesellschaft so zu addieren aus den Verhaltensweisen Einzelner. Das ist nicht ein Gesellschaftsbegriff, mit dem man sinnvoll operieren kann. Gesellschaft ist nämlich ein Verhältnisbegriff und das macht ihn auch so schwer fassbar und das macht auch aus, dass man ihn ständig neu reflektieren muss, ständig neu denken muss. Man kann den Gesellschaftsbegriff im Grunde nicht festsetzen und sagen, hier haben wir jetzt einen Begriff von Gesellschaft, der gilt ein für alle Mal für alle Gesellschaften. Gesellschaft wandelt sich und dadurch natürlich auch der Begriff. Auch die, weil eben sein Verhältnisbegriff ist, der dieses komplexe Geflecht der Beziehungen zwischen den Menschen zum Ausdruck bringt und benennt. Verhältnisse, Beziehungen, die zwischen den Individuen walten, die zwischen Individuen und Institutionen walten, das ist schon mal das, wo man sagen kann, ja, das ist ein Ansatzpunkt für einen Begriff von Gesellschaft. Bei Marx in den Grundrissen der politischen Ökonomie lesen wir, die Gesellschaft besteht nicht aus Individuen, sondern drückt die Summe der Beziehungen, Verhältnisse aus, worin diese Individuen zueinander stehen. Also kein Agglomerat von Individuen, sondern es ist bei Marx die Summe der Beziehungen und Verhältnisse. Und da muss man nochmal sagen, es ist nicht mal die Summe von Verhältnissen und Beziehungen, weil das war ja auch wieder eine Zusammenaddierung von einzelnen Momenten, sondern es ist dieses gesamte Beziehungsgeflecht. Weil wenn Sie sich zum Beispiel vorstellen, wenn man sich sagt, okay, Gesellschaft ist die Summe der Beziehungen, in denen die Individuen zueinander stehen. Diese einzelnen Beziehungen sind aber auch nicht einfach zu addieren. Weil wenn verschiedene Beziehungen zusammenkommen, diese Beziehungen natürlich aufeinander Einfluss haben. Zum Beispiel eine berufstätige Mutter, um es einfach zu sagen, die hat hier die Beziehungen in der Erwerbstätigkeit und da die Beziehungen in der Familie und zum Kind. Nun ist es aber so, dass die Beziehungen in der Erwerbstätigkeit ja nicht unbeeinflusst bleiben davon, dass sie Mutter ist. Dass sie also am Abend nicht da immer mitgehen kann, ein Glas Wein trinken, after work, irgendwas, kann sie nicht so einfach machen. Und genauso sind die Beziehungen, die sie in der Arbeit hat, natürlich haben die Einfluss auf die Beziehungen in der Familie. Das heißt, wir sehen hier, dass die Beziehung, dass das ein ganzes Beziehungsnetz ist, wo die Beziehungen selber in ein Verhältnis zueinander treten. Also auch hier wieder nicht eine Summe, sondern ein sich gegenseitig bedingen, gegenseitig durchdringen von verschiedenen Verhältnissen und Zusammenhängen. Also insofern kann man Gesellschaft zunächst mal als einen umfassenden Zusammenhang fassen, der aber natürlich, eh klar, nicht einfach gegeben ist, sondern sich mit der gesellschaftlichen Entwicklung auch verändert. Es ist nämlich, ich kann es gar nicht oft genug betonen, Gesellschaft natürlich das Resultat gesellschaftlicher und historischer Praxis. Aber Praxis, wenn man sagt, dass Gesellschaft das Resultat von menschlichem Handeln sei und das Resultat von historischer Praxis sei, dann darf man sich natürlich die Praxis nicht als etwas vorstellen, was da immer mit Intention verbunden wäre, was da immer mit Bewusstsein verbunden wäre, sondern es ist eine Dynamik, die hier stattfindet und die aber überhaupt nicht denkbar wäre ohne das tätige Zutun der Einzelnen. Ob das nun bewusst ist oder nicht bewusst ist, das tut vorerst mal gar nichts zur Sache. Marx stellte fest, es ist ein Beziehungsgeflecht, das von Menschen gemacht ist, aber eben nicht mit Bewusstsein gemacht. Trotzdem aber, und das ist der wesentliche Punkt, dass ein Resultat von menschlicher Praxis ist, immer auch offen für andere Praxis, für veränderte Praxis. Sprich für sozialen Wandel, wie man im sozialwissenschaftlichen Jargon sagt. Der Begriff Vergesellschaftung, den werden Sie doch immer wieder auch mal hören. Das ist ein ganz zentraler Begriff in den Sozialwissenschaften, zumal in der Soziologie. Und um diesen Begriff mal ein bisschen zu verdeutlichen, was damit eigentlich gemeint ist, das meint nämlich nicht einfach, also vergesellschaftet meint nicht einfach gesellschaftlich. Vergesellschaftet meint in die Zusammenhänge des Gesellschaftlichen hineingezogen. Und das kann nun verschiedene Grade bedeuten. Ja? Also ein vergesellschaftetes Individuum, Individuen sind immer vergesellschaftet, ja klar, weil die Individualität sich überhaupt erst aus der Interaktion mit anderen Individuen und mit Institutionen herausbildet. Dann gibt es aber Bereiche des Lebens, der Lebenswelt, die weniger vergesellschaftet sind, die einen Rückzugsraum bieten, die weniger in diese Funktionszusammenhänge, weniger mit Effizienzgedanken und so weiter besetzt sind. Und da würde man dann sagen, das ist weniger vergesellschaftet, sprich weniger stark in die Funktionszusammenhänge der Gesellschaft hineingezogen. Und diese Räume schwinden zunehmend. Die werden zunehmend eingeschränkt. Das heißt, die Vergesellschaftung wird immer totaler, wird immer radikaler, wie Adorno sagt. Die radikal vergesellschaftete Gesellschaft ist eine, die auf alle Lebensbereiche der Menschen zugreift. Und wenn Sie sich das in der eigenen Lebensrealität, in der eigenen Lebenspraxis vorstellen, welche Räume es noch gibt, wo das Gesellschaftliche wenig Zugriff hätte, dann werden Sie vermutlich auch draufkommen, dass diese Räume immer weniger werden. Weil selbst wenn man zu Hause im Wohnzimmer sitzt, hat man noch den Fernseher laufen oder man ist ständig online. Das heißt, man ist ständig griffbereit. Man ist ständig dem Zugriff des Gesellschaftlichen auch ausgesetzt. Ich meine damit gar nicht, dass es will gar nicht jetzt kulturrelativistisch sein oder so und sagen, das soll man alles nicht tun. Man soll sich nur dessen bewusst sein, was das auch macht. Ja, und wenn, also dass das tatsächlich dann auch eine Auswirkung hat auf das, was man in der Sozialpsychologie die Innenausstattung des Menschen nennt, ja, dass das zugreift, nicht nur auf seine Lebenswelten, sondern auf den Menschen selber und ihn von innen her zurichtet, seine Bedürfnisse, seine Wünsche, seine Triebe ganz eminent mitformt. Und wenn ich habe vorhin, glaube ich, von den Bewegungsgesetzen der Gesellschaft gesprochen. Und das klingt nun vielleicht ein bisschen so, man kann das jetzt nicht auf Gesetzmäßigkeiten reduzieren. Und das klänge jetzt vielleicht so, als würde es in die Richtung eines objektivistischen Blicks gehen, dass man da allgemeine Gesetzmäßigkeiten für die Entwicklung von Gesellschaft erstellen möchte. Da möchte ich gleich vorausschicken, nein, wenn ich von Wesensgesetzen des Gesellschaftlichen spreche, dann sind diese Gesetze natürlich selbst einem Wandel unterworfen. Mit Wesensgesetzen der Gesellschaft meint man jene Momente, nach denen Vergesellschaftung funktioniert. Also jene Medien, durch die Vergesellschaftung stattfindet. Wir hatten im Zuge der Beschäftigung mit Habermas als wesentliches Medium von Vergesellschaftung die Sprache. Die Sprache, die sowohl individualisierend als auch kollektivierend wirkt. Das heißt, über Sprache wird der Mensch in die Zusammenhänge des Gesellschaftlichen überhaupt erstmal hineingezogen. Das ist Habermas Ansatz. Es gibt dann auch noch andere Ansätze, weil bei Marx zum Beispiel ist das Medium, über das in die Gesellschaft hineingezogen wird, sprich vergesellschaftet wird, Arbeit, Produktion. Die Art und Weise, wie eine Gesellschaft produziert, wie sie ihre Lebensnotwendigkeiten reproduziert und produziert, das ist für Marx die Grundlage, auf der sich dann überhaupt erst alles andere entwickeln kann. Das sogenannte Basisüberbauschema. Darf man sich natürlich nicht so schematisch vorstellen, als hätte nicht das Kulturelle, das sich da entwickelt, dann wiederum Auswirkungen auf die Art und Weise, wie produziert. Aber worauf ich hinaus möchte, ist die Betonung des Moments der tätigen Reproduktion des Lebens, Arbeit. Und wie Arbeit stattfindet, wie Arbeit gesellschaftlich organisiert ist. Das ist für Marx das Moment, an dem er festmacht, was Gesellschaft ist, wie Gesellschaft überhaupt zu betrachten ist. Und es gibt da einen Brief von Marx aus dem Jahr 1848. Und ich habe Ihnen da eine Passage, wo es genau um diese Frage geht. Was ist Gesellschaft? Wie kann man den Begriff überhaupt verstehen? Und ich habe Ihnen da eine Passage rauskopiert. Was ist die Gesellschaft, welches immer auch ihre Form sei, das Produkt des wechselseitigen Handelns der Menschen? Steht es den Menschen frei, diese oder jene Gesellschaftsform zu wählen? Keineswegs. Setzen sie einen bestimmten Entwicklungsstand der Produktivkräfte der Menschen voraus? Produktivkräfte meint die Mittel zur Produktion, zur Reproduktion des Lebens, Werkzeuge, Institutionen und so weiter, Fabriken, beim Handwerk waren es noch natürlich keine Fabriken, sondern, und das macht eben den Unterschied, ob es handwerklich organisiert oder mit Fabriksarbeit organisiert ist. Setzen Sie einen bestimmten Entwicklungsstand der Produktivkräfte der Menschen voraus und Sie erhalten eine bestimmte Form des Verkehrs, Kommerz und der Konsumtion. Und mit Verkehr meint Marx hier nicht den Autoverkehr, sondern mit Verkehr meint er den Warenverkehr, die Tauschprozesse. Wie die hergestellten Produkte ausgetauscht werden. Das meint Marx mit Verkehr. Darum schreibt er hier auch in Klammer Kommerz dazu. Setzen Sie bestimmte Stufen der Entwicklung der Produktion, des Verkehrs und der Konsumtion voraus und Sie erhalten eine entsprechende soziale Ordnung, eine entsprechende Organisation der Familie, der Stände oder der Klassen. Mit einem Wort, eine entsprechende Gesellschaft. Société civile. Setzen Sie eine solche Gesellschaft voraus und Sie erhalten eine entsprechende politische Ordnung, État politique, die ja nur der offizielle Ausdruck der Gesellschaft ist. Also hier in diesem Zitat, das ich für sehr geeignet halte, um mal nachzuvollziehen, wo Marx überhaupt die Bewegungsgesetze des Gesellschaftlichen ansetzt, hier sieht man, gibt er doch eine recht konkrete Vorstellung davon, worauf diese Bewegungsgesetze eben beruhen. Und dass der Begriff der Gesellschaft, der sich daraus ergibt, eben nicht nur einer ist, weil es irgendwie miteinander zusammenhängt. Was ja als Vorwurf gemacht wird an den, oder warum, das ist der Grund, warum in der heutigen Soziologie und in Sozialwissenschaften der Begriff der Gesellschaft zu wenig nur noch verwendet wird, weil er zu abstrakt sei, weil man nicht festmachen kann, wodurch das Ganze zusammenhängt. Das ist bei Marx ja offensichtlich anders. Bei Marx sagt ganz deutlich, worin die Gesellschaft zusammenhängt, was das Bewegungsgesetz ist. Und er führt es zurück auf die, also er führt die Entwicklung der Gesellschaft zurück, auf die Entwicklung der Produktion und des Tausches. Das heißt, die primären Medien der Vergesellschaftung, die Momente, durch die Menschen in den Funktionszusammenhang des Gesellschaftlichen hineingezogen werden, ist bei Marx Tausch und Produktion, Arbeit. Organisierte Arbeit. Nicht einfach irgendeine Arbeit, sondern organisierte Arbeit. Marx hat die kapitalistische Gesellschaft analysiert und von daher war für ihn die Art und Weise, wie hier gesellschaftlich produziert wird, sprich in den Fabriken produziert wird, das ausschlaggebende Moment, das in die Gesellschaft integriert. Und Arbeit und Tausch sind dann auch jene Momente, die die Gesellschaft zusammenhalten. Trotz dieser Antagonismen, trotz dieser auseinandertreibenden Kräfte, sind Arbeit und Tausch diejenigen Momente, die zusammenhalten. Aber auch nicht nur. Ja? Also Arbeit und Tausch, diese beiden Momente treiben gleichzeitig auch auseinander, weil aufgrund der Art und Weise, wie sie organisiert sind in der Gesellschaft, weil sie auf Ungleichheit beruhen. Und dass Arbeit so ein wesentliches Moment ist und dass der Tausch so ein wesentliches Moment ist, das sehen wir, und dass es immer stärker so wird, das sehen wir natürlich auch in der Entwicklung der Gegenwartsgesellschaft. Wenn man sich anschaut, Arbeiten aus der Arbeits- und Industriesoziologie, wo nachgezeichnet wird, das, was man nennt die Entgrenzung bzw. die Subjektivierung von Arbeit. Was ist damit gemeint? Man kann sagen, die Auflösung von zeitlichen, räumlichen und auch sachlichen Strukturen betrieblich organisierter Arbeit. Arbeit wird immer mehr in den ureigenen Lebensbereich der Menschen hinein verlagert. Und das gilt nicht nur für Kreative, die zu Hause arbeiten, und das gilt nicht nur für Intellektuelle, die zu Hause sitzen und einen Text schreiben. Das gilt mittlerweile für die gesamte Arbeitsbevölkerung, wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß, ja. Aber selbst für Menschen, die in kompletten Abhängigkeitsverhältnissen arbeiten, die Strukturen vorgegeben haben, in denen sie arbeiten müssen, auch diese Menschen sehen sich zunehmend konfrontiert mit der Forderung der Eigenmotivierung, der selbstständigen Sinnsetzung. Sie müssen nicht nur Arbeit leisten, sie müssen auch noch Sinn darin finden. Sie müssen sich ständig eigenständig dazu motivieren, sie müssen das auch ausstrahlen, sie müssen ihre Arbeitsbereiche eigentätig überblicken, so begrenzt das Ganze auch ist. Das heißt, es wird hier unternehmerische Selbstinstrumentalisierung von Menschen gefordert, die keine Unternehmer sind. Ja? Das heißt, das geht bis in die psychische Innenausstattung der Menschen hinein, dass sie genau dieses Prinzip der Eigenmotivierung, der Selbstinstrumentalisierung permanent zum eigenen Prinzip machen müssen. Und das ist ein Kennzeichen der Gesellschaft, der heutigen Gesellschaft. Das konnte Marx noch überhaupt nicht absehen, wie stark Arbeit als vergesellschaftendes Moment gilt, welche Dimensionen das tatsächlich annehmen kann. Aber er hat es schon vorausgesehen. Also dieser, wenn wir jetzt Gesellschaft mal einfach nennen, den Funktionszusammenhang, der alles zusammenhält, dann verdichtet sich dieser Funktionszusammenhang, dieser gesellschaftliche Funktionszusammenhang immer mehr um die Individuen herum. Das heißt, die Individuen sind immer mehr hineingezogen in diesen Funktionszusammenhang, haben kaum noch Möglichkeiten, haben kaum noch Bereiche, sich dem zu entziehen. Ja, und das ist natürlich, wie gesagt, das trifft nicht auf alle Gesellschaften zu. Das ist in dieser zugespitzten Form trifft das auf die Gegenwartsgesellschaft zu und es hat sich natürlich entwickelt durch die Entwicklung der kapitalistischen Gesellschaft. Das ist ein Gesellschaftsbegriff, der nicht gilt für vorkapitalistische Gesellschaften, für traditionale Gesellschaften, weil da der Funktionszusammenhang, die Dichte des Funktionszusammenhangs ein anderer war. Das heißt, dieser Gesellschaftsbegriff, der auf den Funktionszusammenhang geht, der auf eine Totalität geht, der ist an die bürgerliche Gesellschaft gebunden. Wie Marx schreibt, auch an die bürgerlichen Verkehrsformen, an die bürgerlichen Produktionsformen. Daran ist dieser Gesellschaftsbegriff gebunden. Er trifft nicht zu, wie gesagt, auf feudale Gesellschaften, die nach anderen Prinzipien organisiert waren. Und es trifft schon gar nicht zu auf sogenannte Jäger- und Sammlergesellschaft. Also es ist hier vorausgesetzt eine bestimmte Entwicklung der Institutionen und eine bestimmte Entwicklung des Verhältnisses von Integration und Differenzierung. Und ich erinnere hier nochmal an Herbert Spencer, den ich Ihnen da, glaube ich, schon mal dargelegt habe, der englische Soziologe, der dieses Verhältnis von Integration und Differenzierung ins Zentrum seiner Soziologie gestellt hat und er damit die bürgerliche Gesellschaft, die liberal-kapitalistische Gesellschaft fassen wollte. Diese Wechselwirkung mit zunehmender Differenzierung kommt zu immer höherem Anwachsen der Integration, also genau diese Dynamik. Und damit ist zunächst einmal gar nichts anderes gemeint, als dass immer größere Sektoren der Gesellschaft in einen Zusammenhang treten. Dass sich also die Vernetzung zwischen Sektoren der Gesellschaft immer mehr verdichten. Und das natürlich geht nur auf der Basis einer bestimmten Entwicklung der Produktivkräfte. Wenn die Produktion handwerklich organisiert ist, es gibt auch heute noch Handwerk, ja, aber es ist nicht das, was die heutige Art zu produzieren repräsentiert. In handwerklich organisierten Gesellschaften aber konnte ein Handwerksbetrieb relativ autonom wirtschaften. Sprich, er hat ein Produkt hergestellt und hat einen Abnehmer für das Produkt gefunden. In der warenproduzierenden Gesellschaft, in der Gesellschaft, die auf gesellschaftlicher Produktion beruht, ist das anders. Es werden in den Produktionsstätten nur einzelne Teile hergestellt. Es gibt Unmengen von Zulieferbetrieben. Es gibt Betriebe, die dann das Endprodukt herstellen. Es gibt Betriebe, die den Verkehr besorgen. Es gibt Betriebe, die die Vermarktung besorgen. Dass Sie sehen, und das eine Teil könnte ohne das andere überhaupt nicht sein. Die Betriebe differenzieren sich aus und müssen aber integriert werden, müssen sich zunehmend integrieren, damit das Ganze überhaupt laufen kann. Und das meint Spencer mit dem Verhältnis, mit dieser Dynamik von Integration und Differenzierung. Je mehr sich die gesellschaftlichen Institutionen, und damit meine ich auch die Institutionen der Arbeit, je mehr sich die ausdifferenzieren, umso mehr sind sie gleichzeitig untereinander vernetzt und integriert. Das ist die eine Seite. Es hat nämlich das Ganze auch eine andere Seite, das kann kippen, das Ganze. Wenn die Differenzierung fortschreitet und fortschreitet und fortschreitet, dann ist es im Endeffekt so, dass die, oder es kann dahin kommen, und man sieht es auch, dass es so ist, dass die gesellschaftlichen Produktion, dass die Art, wie gesellschaftlich produziert wird, in kleinste Teile zerfällt für die Einzelnen. Jeder macht nur noch einen Handgriff. Und im Endeffekt werden diese Tätigkeiten austauschbar. Es ist nichts Besonderes mehr dran. Das heißt, den Tätigkeiten der Einzelnen, der Arbeit der Einzelnen, kommt das Moment des Besonderen abhanden. Es wird aufgelöst in dem kleinen gemeinsamen Nenner. Und das bringt uns schon in die Richtung, nämlich worauf Vergesellschaftung in der kritischen Theorie beruht, nämlich auf dem Tausch. Und um etwas tauschen zu können, muss es mal auf einen kleinsten gemeinsamen Nenner gebracht werden. Ich kann nicht einfach Äpfel gegen Birnen tauschen. Da muss was dazwischen sein, das sogenannte Äquivalent. Und das Äquivalent, das ausdrückt, wie viel Birnen ich geben muss, um einen Apfel zu kriegen, dieses Äquivalent ist in der bürgerlichen Gesellschaft das Geld. Und die Tauschbeziehungen, die bürgerliche Gesellschaft durchdringen, sind natürlich alle vermittelt über das Medium Geld. Das hatten wir auch schon bei Habermas, der gesagt hat, Geld ist das Mittel, mit dem sich das System, Geld und Macht sind die beiden Medien, durch die sich das System reproduziert. Und wenn ich gesagt habe, dass bei Marx die Produktion, also die Arbeit, das vergesellschaftende Moment ist, dann muss man, und jetzt habe ich den Tausch sozusagen Ihnen auch als weiteres Moment der Vergesellschaftung eingebracht, dann kann man sagen, dass der Tausch eigentlich nochmal die basalere Kategorie von Vergesellschaftung ist. Warum? Das ist ganz klar. Weil Arbeit selber auf dem Tauschprinzip beruht. Insofern nämlich, dass kaum jemand heute arbeitet, um sich selbst zu verwirklichen, sondern um Geld zu verdienen. Die Tätigkeiten, die wir vollführen, die wir vollbringen, um uns selbst zu verwirklichen, das, was uns Freude macht, was uns Spaß macht, in den seltensten Fällen sind wir in der glücklichen Situation, das auch Arbeit nennen zu können. Ja? In der Regel ist das, was wir Arbeit nennen, die Mühsal, das, was wir machen, damit wir Geld bekommen, damit wir unser Leben reproduzieren können, damit wir eben das Geld bekommen, um unsere Arbeitskraft zu reproduzieren. Und diese Arbeit ist natürlich durch Tauschverhältnisse gesellschaftlich organisiert. Das heißt, wenn ich einen Arbeitsvertrag eingehe, gehe ich im Grunde einen Tauschvertrag ein. Da steht drin, vereinfacht ausgedrückt, ich gebe so und so viele Stunden Arbeit und kriege dafür eine bestimmte Summe Geld. Und diese bestimmte Summe Geld kann ich dann wieder, bin ich gezwungen natürlich wieder, zu tauschen gegen Waren, die mein Leben erhalten. Und indem ich mein Leben erhalte, reproduziere ich meine Arbeitskraft, die ich am nächsten Tag dann wieder verkaufen kann. So also durchdringt das Tauschprinzip das Leben. Die Lebenswelt der Menschen. Es macht nämlich nicht Halt beim Arbeitsvertrag, das Tauschprinzip, sondern es durchzieht, das so massiv wirkt, es durchzieht alle menschlichen Beziehungen. Und überlegen Sie mal, ob Ihnen menschliche Beziehungen einfallen, die nicht, wie vermittelt auch immer, wie subtil auch immer, von einem Tauschprinzip durchwirkt werden. Ja? Überlegen Sie mal, wie wichtig in unserer Gesellschaft der Status ist. Wie wichtig Statussymbole sind. Und das ist ja im Grunde nichts anderes als der Tauschwert des Menschen. Und Bourdieu hat das symbolische Kapital genannt. Nicht umsonst hat er diesen aus der Ökonomie kommenden Begriff dafür verwendet. Also das ganz wesentlich ist dieser Tausch, dieser Gesellschaft, diese Tauschbeziehungen sind, was man nennen könnte mit dem Begriff von Durkheim, der grundlegende gesellschaftliche Tatbestand, ein Fait social. Da kann man auch nicht einfach umhin. Man kann sich diesen Tauschbeziehungen, diesen Tauschverhältnissen einfach nicht entziehen, will man nur irgendwie in der Gesellschaft leben. Ja, also ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Eremiten, die sich in eine Almhütte zurückziehen und sich aus der Gesellschaft rausziehen. Ja? Das heißt aber, sie sind nicht mehr. Sie sehen sich nicht mehr als Teil der Gesellschaft und von daher können Sie sich auch vielleicht den Tauschprozessen entziehen, aber auch nur natürlich, wenn Sie die Mittel dazu haben, die Sie zuerst mal akquiriert haben müssen. Und was nun das Besondere an dem Tausch ist, das Medium gilt, über das Menschen vergesellschaftet werden, sprich in die Gesellschaft hineingezogen werden. Es ist ein Abstraktionsvorgang, findet hier statt. Ich habe es Ihnen vorhin schon angedeutet, es muss etwas reduziert werden, damit es vergleichbar wird. Damit zwei unterschiedliche Dinge vergleichbar werden, muss man sie beiden unterschiedlichen Dinge jeweils ihrer Besonderheit entkleiden. Man muss sie vergleichbar machen. Und vergleichbar macht man sie, indem man einen Ausdruck findet, der ihnen beiden zukommt. Und das ist der Wert. bemessen im Äquivalent dem Geld, der Tauschwert. Und wenn wir Waren einkaufen, dann geht es uns natürlich schon darum, dass wir, keine Ahnung, ich möchte einen Stuhl kaufen, natürlich geht es mir um den Stuhl, ich möchte ihn haben, ich brauche den und ich kann statt dem Stuhl nichts anfangen mit einer Bank oder so. Ausgedrückt ist das Ganze aber im Geld, das universal wirkt. Das universal, der universale Leveler, der die Besonderheiten reduziert. Und genau darüber werden ja auch die Waren dann bewertet, nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner, nach der Äquivalenzform des Geldes. Es ist die allgemeine Einheit, auf die alles Besondere reduziert wird. Und das macht vor den Menschen natürlich nicht Halt. Auch die Menschen werden reduziert auf ihren Wert. Und dieser Wert wird letztendlich am Ende des Tages bemessen in Geldform, was es bringt, was man wert ist. Und es hat nun dieser Tausch, gibt ja vor, das Äquivalent, da steckt ja in dem Wort drinnen, dass da ein Gleiches wäre. Der Äquivalententausch ist, es wird Gleiches gegen Gleiches getauscht, vermittelt über das Geld. Und das ist aber ein bisschen tricky. Weil es nur den Anschein hat, dass da wirklich gleich gegen gleich getauscht wird. Und zwar, wenn wir unsere Arbeitskraft verkaufen, wird das bemessen in einem bestimmten Lohn, ist festgesetzt. Es variiert natürlich, klar. Aber im Grunde ist es, dass der Lohn festgesetzt wird, wird festgesetzt, wie viel braucht man, um zu überleben. Marx nannte das kulturelle Minimum. Heute bewertet man es im durchschnittlichen Warenkorb. Am durchschnittlichen Warenkorb wird dann auch festgelegt, wie hoch die Notstandshilfe ist zum Beispiel. Wie hoch das Mindesteinkommen, wie hoch die Mindestsicherung ist. Das wird festgesetzt an einem durchschnittlichen Warenkorb. Und das natürlich ist ein Aushandlungsprozess, was in diesen Warenkorb reinkommt. Das ja. Aber es wird ein kulturelles Minimum mal angenommen. Das braucht ein Mensch, um seine oder ihre Arbeitskraft zu reproduzieren. Sprich, nächsten Tag wieder arbeitsfähig zu sein. Und dann kriegt ein Arbeiter oder eine Arbeiterin oder eine Verwaltungsangestellte, wer auch immer, eine bestimmte Lohn. Und das Interessante ist an der wahre Arbeitskraft. Die Arbeitskraft wird als Ware in den Arbeitsmarkt hineingetragen. Und das Interessante an der wahre Arbeitskraft ist, dass sie die einzige Ware ist, die mehr produziert, als sie wert ist. Das klingt jetzt widersprüchlich vermutlich, aber sie kriegen für eine Stunde Arbeit so und so viel Geld. Und in dieser Stunde Arbeit produzieren sie Waren, die mehr wert sind, als sie an Lohn erhalten. Und das ist das Prinzip der Entlohnung. Wenn das nicht so wäre, dann könnten Besitzer von Fabriken nicht überleben, ohne selbst zu arbeiten. Das ist ganz klar. Wenn es heißt, dass Geld arbeitet, wenn man das Geld auf die Bank trägt, das arbeitet da, dass man da Zinsen kriegt, das ist genau die Ideologie. Das Geld arbeitet nicht. Es steckt tatsächlich lebendige Arbeit hinter dem Profit, den man kriegt, wenn man das Geld auf die Bank trägt. Das heißt also nun, dass das hier dieser Schein, dass es Äquivalent gegen Äquivalent getauscht wird, Gleiches gegen Gleiches getauscht wird, das erzähle ich Ihnen deshalb, um Ihnen zu zeigen, dass das Medium, durch das vergesellschaftet wird, das Bewegungsgesetz, nach dem Gesellschaft sich permanent reproduziert und entwickelt, dass das unablösbar ist von bestehenden Macht- und Herrschaftsverhältnissen. Und diese bestehenden Macht- und Herrschaftsverhältnisse sind nun mal in unserer Gesellschaft, Sie werden es vielleicht nicht gern hören, nicht ablösbar von den bestehenden Eigentumsverhältnissen. Da kann man nicht dahinter kann man nicht zurück. Und das muss man im Auge bewahren, wenn man sinnvollerweise über einen Gesellschaftsbegriff spricht und sich fragt, wie hängt denn alles da irgendwie miteinander zusammen. Ja? Und das heißt natürlich auch, das Tauschverhältnis, das hier ein Gleich gegen Gleich vorgibt und im Endeffekt kommt nach der Gleichung was Ungleiches raus. Das heißt, dieses Tauschverhältnis, dieses Tauschprinzip ist keine neutrale Kategorie, sondern reproduziert genau, wenn es so beibehalten wird, reproduziert genau die ungleichen Verhältnisse, in denen es stattfindet. Ich kann in einer ungleichen Gesellschaft, wo die Einzelnen als Ungleiche ins Tauschverhältnis eintreten, kann ich ja nicht erwarten, dass dann am Ende des Tauschvorgangs was Gleiches rauskäme. Natürlich nicht. Und darum ist auch verwunderlich, dass die Ratlosigkeit, dass die Schere, die Einkommensschere, die Vermögensschere immer weiter auseinandergeht. Na, für mich ist das überhaupt kein Wunder. Das ist überhaupt nicht rätselhaft. Aber worum es hier geht, das Tauschverhältnis, der Tauschprozess integriert die Menschen in den Gesellschaftsprozess. Die Menschen werden wesentlich als Arbeitende bestimmt und über das Tauschverhältnis lässt sich die Gesellschaft als universaler Funktionszusammenhang, als universaler Verstrickungszusammenhang erfassen. Es ist ein Relationsbegriff, der genau diese Beziehungen ganz wesentlich umfasst. Gut. Wenn nun Marx schreibt, wie ich eingangs zitiert habe, dass Gesellschaft das Produkt wechselseitigen Handelns der Menschen ist, das Resultat von historischer Praxis, dann kann man damit Engels noch hinzufügen, dass die Menschen ihre Geschichte und ihre Gesellschaft selbst machen, aber in einem gegebenen, sie bedingenden Milieu auf Grundlage vorgefundener tatsächlicher Verhältnisse, unter denen die ökonomischen, so sehr sie auch von den politischen und ideologischen beeinflusst werden mögen, doch in letzter Instanz die entscheidenden sind. Also hier noch einmal, die ökonomischen Verhältnisse in einer Gesellschaft sind die entscheidenden Verhältnisse nach Engels, selbst wenn sie natürlich ideologisch und politisch überformt sind und dass da natürlich zu einer Wechselwirkung zwischen diesen Bereichen kommt. Und diese ökonomischen Verhältnisse, die sich in der Form der Arbeit und im Tausch manifestieren, die greifen dann auf andere Gesellschaftsbereiche eben über. Also wir hatten jetzt gerade dieses Tauschverhältnis im Bereich der Arbeit und dass dieses Tauschverhältnis macht nicht Halt im Arbeitsbereich, sondern greift über auf andere Lebensbereiche, im Grunde auf alle gesellschaftlichen Bereiche, auf alle Institutionen. Und es verhärtet sich. Diese Institutionen verhärten sich. Wir haben jetzt wieder, noch einmal, den Begriff der zweiten Natur. Noch einmal, um zu sehen, wie dieser Bereich der zweiten Natur gesellschaftlich durchformt ist und aber den Menschen gegenüber sich immer mehr verfestigt, immer verhärtetere Form annimmt, um das eine Undurchdringlichkeit, die Durkheim gerade das Wesen des Sozialen, als das Wesen des Sozialen benennt. Und ich glaube, das hatten wir hier auch schon, wenn Durkheim das als das Wesen des Sozialen benennt, dann kann man sich damit aber, soll man sich damit nicht bescheiden. Wir sind immer wieder beim kritischen Begriff der zweiten Natur. Man soll sich dabei nicht bescheiden, dass die Gesellschaft sich verhärtet gegenüber den Menschen, sondern man muss das gleichzeitig kritisch durchdringen und Möglichkeiten, die in der Gesellschaft herangewachsen sind, doch auch aufzeigen, selbst wenn sie nicht durchführbar scheinen. Und dass die Gesellschaft sich verfestigt gegenüber den Einzelnen, das kriegen wir ja alle zu spüren, wenn wir mit Institutionen zu tun haben. Wenn man zum Beispiel einen Job sucht und man das Gefühl hat, dass alle Türen zugeschlagen werden vor einem, dass man keine Chance hat, einfach nicht reinkommt. Und wenn einem dann noch das Gefühl oder wenn dann noch gesagt wird, dass es nicht an einem persönlich läge, sondern dass man halt das Exemplar von diesen oder jenen Verhältnissen sei, daran macht sich Gesellschaft. Daran wird Gesellschaft spürbar. Adorno sagt, Gesellschaft ist dort spürbar, wo es weh tut. Und das sind die Momente, wo Gesellschaft weh tut, wo Gesellschaft den Menschen angetan wird, anstatt dass die Menschen die Gesellschaft bewusst gestalten würden. Die Gesellschaft wird den Menschen angetan, indem sie die Einzelnen, die Individuen reduziert auf ein Rädchen in einem Funktionszusammenhang. Auf das es aber im Besonderen so gar nicht so recht ankommt. Ja. Und das sind, glaube ich, schon Dinge, die jetzt nicht so aus der Luft gegriffen sind. Das sind doch Verhältnisse, denen wir in der Gesellschaft doch tagtäglich auch ausgesetzt sind. Also das Exemplar einer allgemein verbreiteten Gesetzmäßigkeit zu sein, darauf werden Individuen reduziert. Sprich, das ist auch ihr gemeinsamer Nenner. Sie sind austauschbar, fungibel, können von hierhin nach dahin verfrachtet werden, können schnell mal umgeschult werden, um übernächste Woche was ganz anderes zu tun, weil dieses ganz andere eh dasselbe ist. So, das ist die Art und Weise, wie Gesellschaft den Individuen begegnet, wie sie ihnen angetan wird. Nochmal zusammenfassend. Ja, genau. Also Gesellschaft, das ist mir das Wichtige. Dass wir Gesellschaft nicht als ein Agglomerat von Individuen fassen, sondern dass wir Gesellschaft fassen als den Zusammenhang, als ein Geflecht von Beziehungen, das nicht nur zwischen Individuen waltet, sondern als ein Geflecht von Beziehungen, das zwischen Individuen und Institutionen waltet. Und dass wir dann in diesem Geflecht Nachzeichen erkennen, wo jeweils die Gewichtung liegt. Und dann werden wir sehen in den modernen Gesellschaften, zumal auch in den postfordistischen Gesellschaften, dass hier der Nomos, also das, was wir die Ordnung, die Gesetzmäßigkeit, die Struktur, das System, das Festgestellte, dass das sich zunehmend verdichtet und verselbstständigt gegenüber der Physis, sprich gegenüber den lebendigen Lebensprozessen der Menschen, gegenüber dem, was Habermas die Lebenswelt nennt. Vielleicht erinnern Sie sich, Habermas stellt das so dar, dass wir hier diese Gesellschaft als Zweiteilung haben, hier System, da Lebenswelt. Und das meint aber nicht, dass die Gesellschaft in zwei Sphären geteilt wäre, sondern dass es eine Perspektivfrage ist. Aus der Perspektive der Individuen ist die Gesellschaft Lebenswelt und aus der Perspektive des Tauschprozesses ist es System. Ja, also das ist eine Abstraktionsebene. Und genau hier schreibt Habermas dann letztendlich von einer Kolonialisierung der Lebenswelt durch das System, das heißt die Systemimperative, die Art und Weise, wie Arbeit organisiert ist, die Art und Weise, wie getauscht wird. Diese Momente, die eigentlich im ökonomischen Bereich der Gesellschaft angesiedelt sind, greifen zunehmend über auf die gesamten Lebensbereiche der Menschen und wie gesagt, wirken auf das Innerste der Menschen, wirken bis in die sozialen Nahbeziehungen hinein, wirken diese Arbeits- und Tauschverhältnisse. Und ich würde mal sagen, dass das, ich habe hier noch einmal versucht, das aufzulösen, diese Spannung zwischen Nomos und Physis nochmal aufzulösen in eine Spannung zwischen lebendiger Arbeit und vergegenständlichten Einrichtungen der Gesellschaft. Und eine solche vergegenständlichte Einrichtung der Gesellschaft ist natürlich auch die Institution des Privateigentums. Also hier noch einmal diese Spannung zwischen diesen beiden Momenten, dass man als Physis und Nomos doch auch kennzeichnen kann. Und im Endeffekt, ja, geht es darum, nachzuzeichnen, wie der Nomos über die Physis triumphiert und das aber gleichzeitig dann auch in einem, nicht einfach nur festzustellen, sondern in einem emanzipatorischen Gesellschaftsbegriff doch auch einer fundamentalen Kritik zu unterziehen. Ich habe Ihnen ja am Anfang eingangs schon erwähnt, dass der, oder zwischendurch mal erwähnt, dass der Gesellschaftsbegriff als so ein Gesellschaftsbegriff ohne Zusatz, dass der in der heutigen Sozialwissenschaft zunehmend unüblich wird, wird immer weniger gebraucht und der Grund ist eben dafür, dass man sagt, naja, man kann nicht wirklich gut fassen, wie das zusammenhängt. Ich finde ja schon, und ich hoffe, ich habe Ihnen das deutlich machen können, wie wir diese Bewegungsgesetze uns vorzustellen haben und dass es nichts schlecht Abstraktes ist in dem Begriff. Ja. Aber in der heutigen Sozialwissenschaften wird der Gesellschaftsbegriff gebraucht als mit so Zusätzen wie Risikogesellschaft, Dienstleistungsgesellschaft, Industriegesellschaft und so weiter, Informationsgesellschaft, was auch immer. Also in diesem Sinn wird der Gesellschaftsbegriff verwendet, nicht mehr so sehr im Zusammenhang mit diesem universalen Funktionszusammenhang, mit dem, was wir eine Totalität nennen. Eine Totalität, die alle Lebensbereiche der Menschen umfasst. Und ich möchte, also auch als Verhältnisbegriff, und ich möchte doch nochmal darauf eingehen, auf diesen, darauf, dass dieser Gesellschaftsbegriff, ich wird natürlich vorgeworfen, er hätte ein philosophisches Erbe, man könne jetzt nicht empirisch genauestens feststellen, wo dieser Funktionszusammenhang sich festmacht und er sei in letzter Konsequenz abstrakt. Und das ist nun, wenn dieser Begriff tatsächlich abstrakt wäre, und darum möchte ich darauf nochmal eingehen, dann wäre das tatsächlich ein gewichtiger Einwand gegen so einen Begriff. Weil wenn das jetzt einfach ein Oberbegriff wäre, der über die gesellschaftliche Realität drüber gestülpt wird, und das damit Gemeinte, nämlich der Funktionszusammenhang, im Einzelnen sich aber nicht nachweisen lässt, dann kann man mit so einem Begriff tatsächlich nichts anfangen. Ja? Also der Begriff, wenn der Vorwurf kommt, ein Begriff sei abstrakt, dann muss man mal genauer hinschauen und schauen, wo findet dieser Abstraktionsprozess denn tatsächlich statt? Warum ist der Gesellschaftsbegriff abstrakt? Ist der, weil wir in der Sozialwissenschaft ihn abstrahieren? Oder findet die Abstraktion nicht vielleicht schon wo ganz anders statt? Ist es das, was man Realabstraktion nennt, oder ist es das, was wissenschaftliche Abstraktion genannt wird? Unter Realabstraktion versteht man dann den Abstraktionsvorgang, der in der Gesellschaft selber statt hat. Und ich habe versucht, Ihnen das anhand der Tauschverhältnisse darzustellen. Es wird in der Gesellschaft selbst und nicht erst in der sozialwissenschaftlichen Theorie von den individuellen Besonderheiten abgesehen. Die Gesellschaft selbst treibt dazu hin, dass, egal ob es sich um Dinge handelt oder um Menschen, zunehmend dass das Besondere in den Hintergrund tritt und das Allgemeine, das Vergleichbare in den Vordergrund tritt. Also hier findet auf gesellschaftlicher Ebene ein Abstraktionsprozess statt und da das so ist, das kann man ja nicht verleugnen, dass es so ist, ist natürlich auch der Gesellschaftsbegriff, der Begriff, mit dem wir genau diesen Abstraktionsprozess fassen möchten, ist natürlich auch der Begriff ein Stück weit abstrakt. Das ist aber eine Abstraktion, die man nicht einfach begrifflich rückgängig machen kann. Vielmehr muss der Begriff selbst auf die gesellschaftlichen Abstraktionsprozesse reagieren, er muss sie adäquat einfangen und kann nicht einfach so tun, als würden sie gesellschaftlich nicht stattfinden, diese Abstraktionsprozesse. Das heißt, wenn alles auf den gemeinsamen kleinsten Nenner herabgedrückt wird und das nicht nur für Dinge gilt, sondern das auch für Menschen gilt, wie ich versucht habe, Ihnen deutlich zu machen, dann ist das ein grundlegender Abstraktionsvorgang, auf den der Gesellschaftsbegriff selbst natürlich insofern nämlich Bezug nehmen muss, dass er genau benennt, worum es hier geht. Es geht hier darum, was die Gesellschaft bewegt, was sie zusammenhält. Und zusammenhalten tut die Gesellschaft nicht, dass wir alle gern zusammenleben, sondern zusammenhalten tut die Gesellschaft der Tauschprozess, der Tauschvorgang, die Arbeitsprozesse, in denen wir uns sehen. Das hält die Gesellschaft zusammen. Und ich komme dann ja auch schon, zum Ende für heute, möchte aber noch auf was Wesentliches hinweisen, und zwar die Art und Weise, wie mit diesem gesellschaftlichen Abstraktionsprozess, der stattfindet, die Realabstraktion. Realabstraktion meint, die Abstraktion findet real in den gesellschaftlichen Verhältnissen statt und wird nicht erst wissenschaftlich vollzogen und dann drüber gestülpt. Das heißt, es gibt aber dann verständlicherweise ein Unbehagen mit diesem Abstraktionsvorgang, mit dieser Realabstraktion in der Gesellschaft. Das ist ja nicht schön. Das ist ja etwas, woran wir merken, dass die Gesellschaft uns angetan wird. Das ist ja etwas, woran wir merken, dass wir als Individuen zunehmend als austauschbare Atome gelten. Und da natürlich kommt es zu Unbehagen, völlig klar. Und es gab dann auch innerwissenschaftlich immer wieder Momente, wie kann man dem begegnen? Wie kann dieses Unbehagen überwunden werden? Und dann gibt es ideologische Konstruktionen, mit denen dieses Unbehagen, das alles auf das Äquivalent reduziert wird, begegnet wird. Und solche Ideologiebildungen sind dann die Gegenüberstellung von Gesellschaft und Gemeinschaft. Und das gab es schon in der Soziologie von Max Weber, dass er Gesellschaft von Gemeinschaft abgetrennt hat, und das gab es dann auch in dem wichtigen Buch von Ferdinand Tönnies, Gemeinschaft und Gesellschaft. Es wird hier eine Spaltung vorgenommen. Gesellschaft sei das, wo die objektiven Prozesse stattfinden, wo gewirtschaftet wird, wo Politik gemacht wird, wo das Zusammenleben auf einer institutionellen Ebene reproduziert wird, und Gemeinschaft sei dann das, wo wir uns alle zusammenfinden, wo wir Halt finden, wo wir uns verwurzelt fühlen. Und im Endeffekt sieht man diese Zweiteilung auch, kehrt die wieder bei Habermas mit seiner Trennung zwischen System und Lebenswelt. Was hier aber stattfindet, und das ist das, worauf ich hinaus will, was hier stattfindet, ist das, was, es wird hier begrifflich noch einmal getrennt in Gesellschaft und Gemeinschaft, was real in der Gesellschaft zusammengehört. Das heißt, es wird hier ein Gesellschaftsbegriff entworfen, dem all das aufgebürdet wird, was die Menschen unglücklich macht. Und dann wird ein Gemeinschaftsbegriff entworfen, wo all das Platz haben soll, was uns zusammenhält, was an menschlicher Wärme, an menschlichen Nahbeziehungen, an zwischenmenschlichen Austausch und so weiter. Das sei dann es ist aufgespalten. Und in Wahrheit, in der Realität, in der gesellschaftlichen Realität gehört das aber zusammen. Das heißt, was wir vorhin mit dem Konflikt zwischen Nomos und Physis hatten, der Konflikt zwischen der Struktur, zwischen Gesetz, zwischen Ordnung auf der einen Seite und realen Lebensprozessen von Menschen auf der anderen Seite, dieser Konflikt kehrt hier irgendwie wieder, indem hier Gesellschaft genannt wird und auf der anderen Seite Gemeinschaft genannt wird. Und das ist das eine. Das wäre noch nicht so schlimm, wenn man das macht. Begrifflich soll man das nicht tun, aber weil es eben die Realität, was gesellschaftlich gespalten ist, aber trotzdem zusammengehört, begrifflich nochmal reproduziert, dieses verdinglichte Moment. Aber das wäre noch nicht so schlimm, wenn das einfach nur innerwissenschaftlich stattfindet. Genau dieses Unbehagen mit der Realabstraktion, genau dieses Unbehagen damit, dass die Gesellschaft ihren Mitgliedern immer verdinglichter gegenübertritt, genau dieses Unbehagen liegt aber auch am Grund von unserer Gesellschaft nach wie vor durchziehenden Ideologien wie Nationalismus, Rassismus, Antisemitismus. Und ich möchte nur darauf hinweisen, dass diese Spaltung zwischen Gesellschaft und Gemeinschaft in völkischen Zusammenhängen im Zusammenhang des Nationalsozialismus auch eindeutig besetzt war. Also Gesellschaft, da wurde verstanden, kosmopolitische, atomisierte Gesellschaft, und die wurde im Antisemitismus mit dem Jüdischen identifiziert. Das Jüdische als das entwurzelte, nicht authentische, kosmopolitische, freischwebende. Und dem wurde als Gemeinschaft gegenübergestellt die arische Volksgemeinschaft, wo Verwurzelung stattfindet, wo Wärme stattfindet, wo Zugehörigkeit, wo Halt stattfindet und so weiter. Also hier dieses, man kann das schon nachvollziehen, woher das kommt. Woher das gesellschaftlich kommt, in welcher Entwicklung der Gesellschaft das fußt und wohin es natürlich mündet. Und wenn ich vorhin da schon auch erwähnt habe, dass diese Aufspaltung begrifflich stattgefunden hat bei zum Beispiel Weber und Tönnies, dann heißt das natürlich nicht, dass diese beiden Soziologen erfreut darüber gewesen wären, wie ihre Begrifflichkeit dann auch missbraucht wurde. Ja, also das ist damit gar nicht gesagt. Es zeigt aber nur an, dass wenn wir Begriffe bilden, diese Begriffe in ein gesellschaftliches Netzwerk einbringen und diese Begriffe dann natürlich auch ein Eigenleben annehmen können und instrumentalisiert werden können, auch gegen die Intention derer, die die Begriffe fassen. Und von daher ist auch immer in der Begriffsbildung, ist abzuklopfen, in welche Richtung, wo zeigt der Begriff offene Flanken, in welche Richtung. Und ein dialektischer Gesellschaftsbegriff, der ist gefeit vor so einer Instrumentalisierung. Ein dialektischer Gesellschaftsbegriff, der sagt, es ist das, was in der Gesellschaft als Widerspruch da ist, nicht einfach abzuspalten in voneinander trennscharf zu scheidende Bereiche, sondern der Widerspruch ist genau im Zentrum der Gesellschaft. Und es muss permanent um diesen Widerspruch herum der Begriff der Gesellschaft auch stets neu gedacht werden. Das ist ja gerade auch das Schwierige, dass man dieses Verhältnis zwischen Nomos und Physis, dass man das Verhältnis zwischen System und Lebenswelt, dass man das Verhältnis zwischen Gesellschaft und Individuum im Endeffekt immer wieder neu denkt und immer wieder in neue Konstellationen einbringt. Und ich möchte damit heute schließen mit dem Hinweis, dass Gesellschaft eine Einheit ist, aber nicht die Einheit, die hier vorgegeben wird in dem Gemeinschaft. Ja? Gesellschaft ist eine brüchige Einheit, eine gebrochene Einheit, die nur zusammengehalten wird durch solche Stränge, wie ich versucht habe, sie Ihnen darzustellen, der Strang, wie findet Arbeit statt, wie ist Arbeit gesellschaftlich organisiert und wie durchziehen die Tauschverhältnisse die Gesellschaft nicht nur in den Arbeitsbereichen, nicht nur in den ökonomischen Bereichen, sondern auch im individuellen Bereich. Nächstes Mal, anknüpfend daran, möchte ich Ihnen darstellen, wie denn nun das Verhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft, oder ich sage besser, wie das Verhältnis zwischen Gesellschaft und Individuum denn eigentlich aussieht. Denn nicht umsonst ist die Gesellschaft dem Individuum doch ein Stück weit vorgängig, indem eben das Individuum nur als Vergesellschaftetes zu denken ist. Ich danke Ihnen für heute.